der Schnee mir ins Gesicht, schüttel ich ihn herunter. Wenn mein Herz im Busen spricht, bin ich hell und munter. Höre nicht, was es mir sagt, habe keine Ohren. Fühle nicht, was es mir klagt, schlagen ist betrogen. Lustig in die Welt hinein, gegen Wind und Wetter. Will dein Gott auf Erden sein, sind hier selber Götter.